Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Und wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wir bezeugen, dass es Muhammad sein Gesandter ist. Und meine lieben Geschwister im Islam, herzlich willkommen im Haus Allahs. Möge Allah unsere Sünden verzeihen und möge Allah uns alle in sein Paradies versammeln und in seine Barmherzigkeit einschließen. Heute machen logischerweise noch weiter mit unserem Vortrag über die muslimische Familie. Und ich wollte heute über die Ehe reden, und das Problem, dass wenig Leute heiraten. Und das ist ein Grund, warum wenig Leute heiraten, und das ist das Problem von Brautgabe. Mahr auf Arabisch ist die Brautgabe. Und das Problem ist, das hindert viele Leute an heiraten. Und das ist ein großes Problem, und darüber reden wir heute. Und wir hören viele Probleme, also wir hören zum Beispiel in dieser Moschee, aber wir kennen das alle. Es gibt viele Probleme vor der Ehe und nach der Ehe, die mit dieser Brautgabe zu tun haben. Es könnte zum Beispiel Probleme, finanzielle Probleme sein bei der Einigung am Anfang, vor der Ehe. Ja, und es gibt ein großes Problem bei manchen Eltern, wenn die Eltern nicht diese Brautgabe bekommen mit einem bestimmten Thema, in einer bestimmten Höhe, dann wird das Mädchen nie heiraten, und das ist ein sehr großes Problem. Ja, also zum Beispiel manche Eltern sagen, also es muss vor der Ehe so viel gegeben werden und nach der Ehe muss so viel gegeben werden und die gesamte Garnitur zu Hause muss das gemacht werden und dies gemacht werden. Und am Ende, die Schwester heiratet nie, weil die Eltern kriegen nicht ihre Ansprüche, finanzielle Ansprüche, und das schadet das Mädchen. Und wenn viele Leute verstehen das nicht, aber wenn man zum Beispiel gar nichts von dieser Fragen, also viele Leute, also gucken wir das jetzt einfach nur, machen wir einen Vergleich. Viele Häuser haben sehr viel Geld und keine Glückseligkeit. Und viele Häuser haben gar kein Geld und viel Glückseligkeit. Ja, und deshalb, wenn wir heute ist der Vortrag, geht der Vortrag an die Vormünde, also und die jungen Männer, die heiraten wollen. Und an die jungen Mädchen, die jetzt bereit sind zum Heiraten. Wir werden jetzt heute... ich werde jetzt gleich eine kleine Geschichte erzählen von einer Frau, die den Islam angenommen hat. Und also eine Frau hat den Islam angenommen und sie war verheiratet mit einem Nicht-Muslim. Und der Mann kam eines Tages zurück und seine Ehefrau hat ihm gesagt, sie ist Muslime geworden. Und der Mann hat versucht, sie von dem Islam abzuwenden, und sie hat abgelehnt. Und er ist wütend. Und er ist wütend rausgegangen. Und als er rausgegangen ist, hat er einen Feind von ihm gesehen. Und in seiner Wut hat er seinen Feind umgebracht. Also, nochmal, er kommt bei ihm zu Hause rein, sieht, seine Ehefrau ist Muslime geworden, das gefällt ihm nicht, er geht wütend raus. Und in seiner Wut draußen hat er einen Feind von ihm umgebracht. Und diese Frau hieß Armaisa Umm Salim ibn Azha. Und das ist jetzt, hören wir jetzt sehr gut ihre Geschichte an. Was hat sie jetzt gemacht? Und sie war auch später nochmal die Ehefrau von Malik ibn Nadr. Aber jetzt keine Verwandtschaft mit der Imam Malik, den wir alle kennen. Also der Imam Malik, sein Vater heißt Anis. Und das geht an den Stamm von Sumitbah zu dem Jemen zurück. Also nicht die gleiche Familie. Also diese Frau stammt nicht aus dieser Familie, von der Familie von. Damit wir nicht jetzt die Angelegenheit vermischen, das ist eine andere Familie. Also diese Malik ibn Nadjid. Malik ibn Nadjid, das ist der Mann. Das ist der Mann, über den wir reden. Er ging raus und er hat einen Mann umgebracht. Diese Frau jetzt, also ein anderer Mann, ein Muslim, hat sich bereit erklärt, sie zu heiraten, weil sie Muslima ist, ihr Mann ist aber nicht Muslim. Und deshalb kam ein Muslim zu ihr. Ja. Und dann kam ein anderer Mann zu ihr, hat gesagt, ich will dich heiraten. Er hieß Abu Talha, hieß er. Sie wird ihn nicht heiraten, also in anderen Worten. Sie hat zu Abu Talha gesagt, also eigentlich bist du kein Mann, den man ablehnen sollte. Ja, also du hast eigentlich die perfekte Charaktereigenschaften, die perfekte Persönlichkeit. Und du bist eigentlich der Mann meiner Träume sozusagen. Aber es gibt nur ein großes Problem. Ich bin Muslime und du nicht. Du bist ja ein Käfer. Und deshalb funktioniert das nicht. Ja. Ja, es ist nicht wie. Also nicht wie die Probleme von heute, Muslim, nicht Muslim, ist alles egal, man heiratet und wie auch immer. Nein, das ist damals nicht der Fall gewesen. Ja. Die Frau hat gesagt, vom Charakter her bist du nicht abzulehnen. Aber du bist nicht Muslim und ich bin Muslim. Und deshalb darf ich dich nicht heiraten. Was hat Abu Talha gemacht? Und deshalb hat sie gesagt, Würdest du den Islam annehmen, das ist deine Brautgabe für mich. Das ist alles, was ich will. Ich will kein Geld, kein Gold, kein Silber, aber dein Mahr, deine Brautgabe ist, dass du im Islam eintrittst. Ja, und deshalb, sie heißt ja, sie hat einen Spitzname, das ist eine Frau, ihre Brautgabe ist Islam, das ist ihr Spitzname gewesen. Weil sie ja kein Geld bekommen hat, sie hat den Islam ihres Ehemannes bekommen. Und der Prophet hat gesagt, je weniger der Mahr, desto gesegneter. Also das bedeutet, je mehr man den Brautgabe singt, desto gesegneter. Und gesegneter ist der Haushalt und ihre Ehe. Ja, das weil sie erleichtern sich die Angelegenheit. Sie erleichtern sich die Angelegenheit. Aber wir haben ein Problem heute. Wir machen die Sachen schwerer. Wir machen immer alles schwerer. Und wir sagen, wir machen am Ende. Und heutzutage sagen Väter, nee, das geht nicht, weil eine andere Frau, die ist nicht besser als meine Tochter und sie hat weniger bekommen, das geht nicht, meine Tochter muss mehr bekommen. Und das ist ein großes Problem, das wir haben. Und dann wird immer verhandelt, 3.000, 4.000, 5.000, es kommt nie zur Einigung. Und das geht nicht. Wollen wir die Sachen erleichtern für die Menschen? Oder wollen wir jetzt hier nur über Geld streiten? Und der Prophet hat gesagt, wenn ein Mann zu euch kommt und seine Persönlichkeit ist gut und seine Religion ist gut, dann müsst ihr ihn verheiraten. Egal wie, verheiratet ihn. Wenn ein guter Mann zu euch kommt, verheiratet ihn. Ja, weil das ist das Wichtigste. So ist das. Also, wenn du deine Tochter verheiratest an einen Mann, der Allah fürchtet, seine Tochter ist in guten Händen. Aber wer versteht das? Oder sollen wir eine Ehe aufbauen, indem wir alle Schulden aufnehmen? Schulden und Stress und Druck. Und am Ende kommt es zur Scheidung. Weil am Ende die gesamte Ehe ist auf Stress und Druck und Erschwernis aufgebaut. Am Ende endet auch die Ehe so. So viele Ehen enden so. Ja. Heutzutage wollen junge Männer heiraten. Aber wenn sie jetzt irgendwo hingehen, sagen Väter, nee, du musst so viel und so viel und so viel zahlen und so viel zahlen. Es gibt einen Ausdruck in Ägypten, sogar die Schuhe der Frau muss der Mann zahlen. Alles muss er zahlen, in anderen Worten. So heißt der Ausdruck. Und deshalb sagt der Prophet Sallam, die Milde und Erleichterung machen Türen auf. Ja, und machen alles besser. Und deshalb, wir stellen einfach eine einfache Frage. Stell dir mal vor, deine Tochter heiratet nie. Sie wird älter und sie heiratet nicht. Ist das wirklich besser? Ja, dass sie alleine ist, dass sie nicht verheiratet ist. Ist das wirklich besser? Und deshalb zurück zur Geschichte. Die Frau sagt zu Abu Talha, du hast eine sehr gute Charaktereigenschaften, aber du bist kein Muslim. Und der Mann hat gesagt, gut, wenn es so ist, dann werde ich den Islam annehmen. Also ist er zum Prophet Sallam gegangen. Und der Prophet Sallam sieht ihn von Weitem. Und der Prophet Sallam sagt von Weitem, Abu Talha kommt, um sein Islam zu ernennen. Und die Freude des Islams und die Stärke des Islams ist zwischen seinen Augen. Also liegt in ihm. Also der Prophet Sallam sagt, bevor Abu Talha zu ihm kommt, er prophezeit in anderen Worten, Abu Talha ist unterwegs zu euch, um sein Islam den Islam zu ernennen. Deshalb, was hat diese Frau gemacht? Sie hat ihren Sohn genommen, der ist Muslim gewesen. Und der Prophet Sallam hat gesagt, Also ihr Sohn hat Vormund genommen, er ist ja schließlich Muslim, und geh zu Abu Talha und gib deine Mutter, in anderen Worten, in der Ehe zu Abu Talha. Und diese Frau heißt ja Umm Salim, die Frau, über die wir jetzt die ganze Zeit reden. Und ihre Macht ist, dass ihr Ehemann Abu Talha den Islam angenommen hat. Und sehr schön, sehr einfach, viele Erleichterungen. Obwohl er selbst gesagt hat, ich habe viel Geld, ich kann dir viel Geld geben. Ich kann dir sehr viel Geld geben. Und sie hat gesagt, ich will alles nicht haben. Bitte nimm nur den Islam an. Und wenn wir heute gucken, 5.000, 10.000, 100.000. Ja, 100, guck mal, vergleichen wir jetzt, Abu Talha hat den Islam angenommen, hat die Muslime sehr genutzt. Er war ein sehr guter Muslim, nachdem er den Islam angenommen hat. Ist das nicht besser als eine Brautgabe von 100.000 Euro und kein Mensch heiratet deine Tochter? Und dass ein Mann den Islam annimmt und ein guter Ehemann und ein guter Vater und ein guter Kämpfer und ein guter Alles und er gibt sein Alles für Allah SWT, ist das nicht besser? Aber heutzutage, wir haben alles, wir gucken alles mit dem falschen Auge und wir messen alles falsch. Und heute heißt es immer vor der Ehe, nach der Ehe, dies, das, da muss immer Geld hier fließen und Geld da fließen und immer Streit um Geld, um Stress und Druck und Erschwernis. Und obwohl Abu Talha so viel Geld hat, er hat Geld, er war reich, er war einer der Reichsten. Und guck mal, wie diese Umm Salim antwortet. Und wenn wir gucken jetzt, wie Deshalb, als der Vers gekommen ist, es gab ein Vers im Koran, offenbart, und dieser Vers hieß, ihr glaubt nicht, bis ihr spendet, das was ihr liebt. Und Abu Talha, als er diesen Vers gehört hat, er hat sehr viel gespendet an Gärten und Palmen und so weiter. Und der Prophet hat gesagt, die Stimme von Abu Talha im Kampf ist besser als 1000 Männer. Ja, besser, also das ist nur seine Stimme, nicht sein Schwert, seine Stimme nur so. Dass seine Stimme besser ist als 1000. Wie ist es jetzt mit ihm im Ganzen sozusagen? Das ist ja das. Er war ein Mann, er hatte eine gute gesellschaftliche Stellung, er war sehr freigebig, er war sehr mutig, er war reich, hatte all diese guten Eigenschaften. Aber er hat nicht gebetet. Natürlich, all das, all diese Sachen, muss man jetzt richtig messen. Zu dieser Zeit, die Leute hatten die haben alles richtig gemessen. Er hatte all diese guten Sachen, aber er war kein Muslim. Die haben gesagt, ohne Islam geht nicht. Und dann wurde er Muslim. Und dann hat ihn all seine positiven Sachen genutzt. Und deshalb, Leute, nimmt an, was die Leute euch geben. Wenn ein Mann zu dir kommt und er will deine Tochter heiraten, nimm an, was er hat. Und dann gucken wir, wie viele Geschichten, die wir heute kennen, Probleme, und dann kommt es zur Scheidung. Und alles wegen dieses Druck und dieser Stress. Und sie ist jetzt älter geworden und keiner will sie heiraten und sie ist jetzt geschieden und. Probleme über Probleme über Probleme. Bevor es zu diesen Problemen kommt, wir müssen uns jetzt fragen, wie können wir alles jetzt aufbauen, damit es zu diesen Problemen nicht kommt. Und das ist jetzt, dass man richtig nachdenkt und richtig mitdenkt, ja, dass die Religion wichtig ist und dass der Charaktereigenschaften wichtig ist und all diese Sachen wichtig ist und dass man in diese Sachen erst guckt. Weil das sind die wichtigen Sachen. Ja, ein Kühlschrank bringt nichts. Eine Waschmaschine bringt nichts. Ja, das ist das am Ende. Am Ende, wir machen hier keine Probleme wegen Kühlschränke und Waschmaschinen und sonst was. Das geht doch gar nicht. Ich meine, am Ende, der Jobcenter gibt uns sowieso alles umsonst. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Der Jobcenter gibt euch sowieso alles, was ihr haben wollt. Aber wenn ein Mann jetzt seine Tochter heiraten will und du machst es schwer, was ist, wo ist die Weisheit dahinter? Wie kannst du das vor Allah subhanahu wa ta'ala rechtfertigen? Ja, du hast jetzt deine Tochter gezwungen, was Haram zu machen. Du hast den jungen Mann gezwungen, etwas Haram zu machen. Wie kannst du das vor Allah subhanahu wa ta'ala rechtfertigen? Das kann. Wenn du Angst hast vor deinem Stamm oder vor deinen Leuten in deinen Heimatländer, jetzt an die Väter jetzt, wenn ihr Angst habt vor eure Stämme und eure Heimatländer, was die Leute über euch sagen, dass die Leute über euch sagen, guck mal, er hat seine Tochter umsonst weggegeben. Ja. Und das wird dich. Aber, guck mal, wenn du Angst hast, dass die Leute so über dich reden, die werden über dich auch sowieso reden, wenn deine Tochter nie heiratet. Stell dir mal vor, deine Tochter heiratet nie. Dann werden auch die Zungen der Menschen auch weiter wackeln. Also so oder so, die Zungen der Menschen, das soll dir egal sein. Dass die Menschen sagen, du hast deine Tochter für gar kein Geld gegeben. Die Leute werden reden. Und stell dir mal vor, die Leute reden immer noch, wenn deine Tochter gar nicht heiratet. Nie heiratet, die werden auch reden. Also so oder so reden die Menschen. Die Menschen ist das sowieso egal. Ja, oder dass man heutzutage auf Video sogar noch das Geld zählt, um die Leute zu schicken in den Heimatländer, guck mal, wie meine Tochter geht. Das ist nicht im Islam. Das ist nicht im Islam. Das ist dieses Stammesdenken, diese Nationalitätdenken. Das ist alles falsch. Du musst deine Tochter und deinen Sohn retten, helfen. Und es geht nicht so. Leute, rettet eure Jugendlichen, rettet sie. Das Wetter ist jetzt heiß draußen. Guck mal, wie die Leute draußen angezogen sind. Rettet eure Kinder von sowas. Ja. Und es geht auch für die Mütter. Leute, erleichtert, für die Mütter, erleichtert die Angelegenheit, erleichtert die Angelegenheit. Je mehr du erleichterst, umso mehr wird es gesegnet, deine Ehe. Ja. Und deshalb erleichtert die Angelegenheit, möge Allah SWT uns alle segnen. Also, heute reden wir jetzt über ein Thema, der und die Leute kamen zu mir nach dem Freitagsgebet letzte Woche und haben mir über dieses Thema geredet. Und das ist ein Thema, das sehr viele junge Männer, besonders auch arabische junge Männer, leiden darunter. Und besonders unter arabische Leute, weil wir haben leider, weil wir haben sehr viele unter uns, die wirklich nicht zu essen finden. Ja. Und es gibt viele in unseren Ländern, die sterben vor Krankheiten, vor Hunger in unseren Ländern. Und die finden wirklich nichts zu essen. Und eigentlich überall auf der Welt gibt es überall Menschen, die sterben wirklich vor mangelnder Ernährung und Krankheiten und sonst was. Aber als letzte Woche, wir haben letzte Woche jetzt mit der WM angefangen. Und als die WM angefangen hat, wir haben dann gehört, dass es sehr viel Glücksspiel gibt. Sehr viel. Ja, wir haben das Problem von sehr viel Glücksspiel gehört. Und das ist ein Thema, über den wir jetzt reden werden. Wir haben Leute in unseren Ländern, die verhungern und sterben vor Krankheiten. Und trotzdem gehen heute sehr viele junge Männer und wenden auf Fußball. Und das ist ein sehr, sehr große Sache. Es ist sehr haram. Es ist eine große Sünde. Und das wisst ihr auch alle sehr gut. Und wenn du einen Überschuss an Geld hast, und Allah SWT wird dich über diesen Überschuss nachfragen, was du mit deinem Überschuss gemacht hast. Ja, und Allah SWT wird dann am Tag der Auferstehung zu diesem Überschuss fragen, also er wird das Geld fragen, das Überschuss, also das Geld wird selbst sagen, guck mal, was er mit mir gemacht hat. Er hat mich nicht richtig ausgenutzt. Deshalb, Leute, ihr müsst das Geld richtig nutzen. Richtig nutzen. Komm nicht und sag, ich weiß, diese Mannschaft wird diese Mannschaft besiegen. Und ich weiß, dass dieser Spieler, der kriegt 250 Millionen Dollar, der ist wirklich so gut und er wird gewinnen. Es kann sein. Es kann sein, dass er 250 Millionen Dollar bekommt. Aber warum willst du deine 20 Dollar verlieren in eine Sünde? Gut, er kriegt 250 Millionen. Willst du eine Sünde kriegen mit deinen 20 Euro, die du wettest? Und es gibt auch Geschichten, wo es heißt, wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Mannschaft bei der WM gewinnt, dann kriegt jeder Spieler irgendwie 30 Millionen Dollar oder so. Aber bist du bereit, deine Religion zu verkaufen dafür, dass er 30 Millionen bekommt? Also, weil du glaubst, okay gut, wenn jeder von denen 30 Millionen Dollar kriegt, wenn sie das Spiel gewinnen, also sind sie so, die sind so, das ist so ein krasser Anreiz, dass sie gewinnen, die müssen gewinnen. Dann gehst du hin und wettest deine 20 Euro und du wettest deine Religion weg. Ja, und du kommst und sagst, der muss gewinnen, der muss gewinnen. Und du wettest deine Religion weg für 20 Euro dafür, weil der andere Kerl 30.000 bekommt oder so. Das geht nicht. Und Allah SWT sagt in einem Vers im Koran, ihr könnt nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ihr wisst nicht, was das Unsichtbare, ihr könnt dieses unsichtbare Zukunft nicht vorhersagen. Ihr könnt das nicht. Und der Prophet SAW, also Allah SWT sagt in einem Vers im Koran, der Prophet SAW soll sagen, also es heißt, sag, wenn ich wüsste, was die Zukunft bringen würde, würde mir kein Schaden zugefügt werden. Das ist ein Vers im Koran. Und das müssen wir auch diesen Vers vor Augen führen. Würden wir wissen, was die Zukunft bringt, würde uns niemals irgendjemand ein Schaden zukommen. Und das ist nicht so. Und was machst du, wenn du gewinnst? Stell dir mal vor, du gewinnst. Was machst du mit dem Geld? Und so, damit hast du eine große Sünde gemacht. Du wettest auf diesem Unsichtbare, diese unsichtbare Zukunft, die nur Allah SWT, weiß. Und du versuchst daran teilzuhaben. Ja, und deshalb Leute, gleich nach der Alkohol. Alkohol ist das Schlimmste, was es gibt. Und gleich nach dem Alkohol kommt Glücksspiel. Ihr wisst ja, was Alkohol macht. Es zerstört den Vernunft und Verstand. Und das zerstört die Gesellschaften. Und diese Wahrsagen. Wahrsagen ist auch verboten. Ja, mit zum Beispiel mit Pfeile oder so. Jeder zieht einen Pfeil und wenn sein Pfeil der längste ist, dann ist der irgendwie wie auch immer. Also das. Und guckt, wo Glücksspiel ist. Glücksspiel in diesem Vers. Es kommt mit Wahrsagen. Und Alkohol, das kommt alles in diese Vers als die Dreckigkeiten vom Scheitan. Also die Dreckigkeiten vom Scheitan. Also die richtig dreckige Angelegenheit, die der Scheitan euch Menschen angeboten hat. Glücksspiel gehört dazu. So heißt es im Vers. Das gehört zu den richtig dreckigen Sachen vom Scheitan. Also, wendet euch davon ab, damit ihr Erfolg bekommt. So heißt der Vers. All diese dreckigen Sachen vom Scheitan, wendet euch davon ab, damit ihr Erfolg bekommt. Also Leute, wenn man sich davon abwenden soll, um Erfolg zu haben, so wie es im Vers heißt, du kannst doch nicht 20 Euro wetten und glauben, dass du einen Erfolg dadurch erzielst. Du erzielst dadurch keinen Erfolg, unabhängig davon, ob du gewinnst oder verlierst. Und genau das will der Scheitan denken. Er will unter euch Hass und Zwietracht strachen. Er will unter euch Hass und Zwietracht trachten lassen durch Alkohol und Glücksspielen. Das ist sein Ziel. Und euch von der Gedenken Allahs abzuwenden. Es ist wirklich sehr schlimm, wenn wir da reinfallen. Also Leute, bitte, hört auf mit dem Glücksspiel. Es spielt keine Rolle, ob du gewinnst oder nicht. Das Geld, was du gewonnen hast, ist Haram-Geld. Und damit, es kann dich verbrennen am Tag der Auferstehung. Das Geld, was du gewonnen hast, wird dich verbrennen. Und das Geld, was du verloren hast, ist weg. Egal, was passiert ist, du hast keinen Erfolg erzielt. Ja, also auch mit dieser Lotto und Toto. Lotto. Warum spielst du Lotto? Damit man gute Taten macht später mit seinem Lottogewinn. Das ist ein Riesenproblem. Also möge Allah SWT uns alle verzeihen. Und möge Allah SWT uns alle mehr Wissen in seine Religion geben. und mehr Weisheit geben. Möge das von Teil uns nicht mit unserer Sünden strafen. Möge das von Teil uns nicht unsere Sünden nehmen, uns damit zu strafen. Möge das von Teil uns alle verzeihen. Möge das von Teil uns erleichtern im Diesseits und im Jenseits und unsere Angelegenheit recht leiten. Amen. Ja Allah, lass uns von denjenigen sein, die nicht dieses Glücksspiel nähern und Alkohol und all diese anderen schlimmen Sachen. Möge Allah uns vor all diese Sachen bewahren.